zwei feine Stieflein hab ich an, mit wunderweichen Söckchen dran. Ein Säcklein hab ich hinten auf, husch, tritt ich auf die Treppen auf. Und wenn ich in die Stube tritt, die Kinder beten ihr Gebet. Von meinem Sand zwei Körnerlein streich ich auf ihre Augen ein. Da schlafen sie die ganze Nacht in Gottes und der Englein Wacht. Von meinem Sand zwei Körnerlein streich ich auf ihre Äuglein. Den frommen Kindern soll gar schön ein froher Traum vorübergehen. Nun risch und rasch mit Sack und Stab nur wieder jetzt die Treppe hinab. Ich kann nicht länger müßig stehen, muss heut noch zu gar vielen gehen. Da nickt ihr schon und lacht im Traum und öffnete doch mein Säcklein kaum.